jest Agnieszka. Szyny Agnieszka. Ziva wie Feuer im kalten Eis. Sie war ein Teufel, ein wilder Teufel, und sie war teuer. Mir wurde heiß. Ja, nur die Liebe zählt, wenn man wirklich liebt. Ich hab sie ausgewählt, weil mich Sehnsucht trieb. Schöne Agnieszka, sie war wie Feuer im kalten Eis. Sie war ein Teufel, ein wilder Teufel, und sie war teuer. Mir wurde heiß. Wenn wir uns wiedersehen, frag ich sie genau. Sag, willst du mit mir gehen? Ich will dich zur Frau. Oh, sie ist Agnieszka, schöne Agnieszka. Sie war wie Feuer im kalten Eis. Sie war ein Teufel, ein wilder Teufel, und sie war teuer. Mir wurde heiß. Ich reiche ihr meine Hand. Sie blickt auf zu mir. Sie hat mich gleich erkannt. Schatz, ich bleib bei dir. Oh, sie hieß Agnieszka, schöne Agnieszka. Sie war wie Feuer im kalten Eis. Sie war ein Teufel, ein wilder Teufel, und sie war teuer. Mir wurde heiß. Sie hieß Agnieszka, schöne Agnieszka. Sie war wie Feuer im kalten Eis.